Guten Morgen, es ist ein Valentinstag, so früh vor Sonnenschein, ich hungerig am Fensterschlag, will euer Valentin sein. Der junge Mann tut Hosen an, tief auf die Kommentür, ließ ein die Maid, die es weit ging, immer mehr herfür. Bei St. Niklas und Caritas, verschämt Geschlecht. Ein junger Mann tut's, wenn er kann, fürwahr, das ist nicht recht. Sie sprach, er gescherzt mit mir, versprach dir nicht zu frei. Ich sprich's auch nicht im Sonnenlicht, wirst du nicht komplett allein. Thank you. Ist hin. Er ist hin.